Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Synchronsprecher-Interviews. Diesmal spreche ich mit Jennifer Weiss. Hallo. Hallo, freut mich. Viele Anime-Fans kennen sie bestimmt aus ihren Rollen von Mari Makinami aus Neon Genesis Evangelion, Ritsu aus K-On!, Pinkie Pie aus Mein kleines Pony, was natürlich weniger ein Anime ist, oder demnächst auch in Sword Art Online 2 als Xenon. Wollen wir dann direkt mal beginnen? Und zwar mit der Frage, wie bist du denn zum Synchron gekommen? Wie bin ich zum Synchron gekommen? Also ich habe ein Praktikum gemacht. Also ich wollte schon immer Synchronsprecherin werden, schon als kleines Kind. Und besonders dann, als ich meine ganzen Lieblingsfilme geguckt habe, wie Ariel oder Pocahontas. Und dann noch stärker, als ich mit 15 Jahren ungefähr Anime-Fan geworden bin und Pokémon und Sailor Moon und all das geguckt habe. Und dann habe ich mit 19 mich bei sämtlichen Synchronstudios irgendwie in ganz Deutschland beworben für eine Praktikumsstelle. Und habe dann schon meine ersten Rollen irgendwie sprechen können. Also die erste war dann Mariko in Elfenlied und ich weiß nicht, ja, das hat man dann irgendwie gefördert. Also das ging dann weiter mit einer kleinen Rolle in Emergency Room oder mit den ersten Barbie-Filmen und so lief das dann irgendwie an. Was fällt dir bei deinem Beruf denn persönlich leicht und was eher nicht? Also am leichtesten fallen mir Rollen, die so total verrückt sind und abgedreht und wo man ganz, ganz, ganz, ganz schnell sprechen muss. Und was fällt mir am schwersten? Kleine Jungs zu sprechen, das mache ich auch ziemlich selten, also weil ich einfach nicht klinge wie ein kleiner Junge. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest? Oder was du dir gar nicht vorstellen kannst? Du hast gerade gesagt, kleine Jungen sprichst du nicht so gerne. Am liebsten würde ich mal in einem Tim Burton-Film sprechen. Also ich gucke unheimlich gerne Tim Burton-Filme und am liebsten diese Stop-Motion-Filme, diese ganz skurrilen. Und das fände ich cool, da mal was sprechen zu dürfen. Gibt es denn vielleicht einen bestimmten Charakter oder Figurentyp, auf den du gerne von den Studios besetzt wirst? Ja klar, das ist meistens, also komischerweise sind es immer die pinkfarbenen Figuren, also geht ja schon los bei Pinkie Pie, aber das ist auch bei den Barbie-Filmen so, ich bin immer irgendwie die rosafarbene Fee oder die rosafarbene kleine Meerjungfrau oder ein Delfin oder irgend so ein Glitzerzeugs und immer so die süßen kleinen Elfen und so die kleinen Mädchen und die ganz entzückenden Rollen, eigentlich auch das, was ich am liebsten spreche tatsächlich, von daher passt das ganz gut. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen realen Filmen und eben Anime? Na, bei Realfilm muss man natürlich die ganzen Laute, die ganzen Anatmer mitmachen. Das ist so. Und die Lippenbewegungen, also bei Anime geht das ja nur klapp, klapp, klapp, auf, zu und fertig. Und da muss man halt bei Realfilm viel mehr drauf achten und bei Realfilm auch so ein bisschen natürlicher sprechen, also nicht irgendwie mit Charge irgendwas. Ein bisschen dieses Quietschige, was man schon mal bei Anime hat, oder dieses ganz Verstellte, das geht natürlich bei Realfilmen nicht. Würdest du dann sagen, dass Anime einfacher zu sprechen sind? Wie man es nimmt. Also Anime ist natürlich auch so nochmal so eine ganz spezielle Sache für sich, einfach vom Genre her. Aber dieses nicht auf die Lippenbewegungen, nicht auf diese Labiale, also wenn der Mund geschlossen ist, da nicht so drauf achten zu müssen, dass ist schon ganz angenehm zum Arbeiten, also weil man einfach sich mehr aufs Spiel konzentrieren kann und nicht so viel andere Sachen einem im Kopf rumschwirren. Was gefällt dir denn am Synchronsprechen am meisten? Ja, am meisten natürlich, dass ich richtig aus mir rausgehen kann, also dass ich richtig rumschreien kann oder richtig lachen oder freuen oder also einfach diese ganze Bandbreite an Emotionen spielen zu können und so ein bisschen Gas geben zu können. Das, was mich am meisten reizt und singen auch immer gerne und diese süßen Figuren immer einfach die Stimme leihen zu dürfen, das ist das Schöne. Gibt es denn vielleicht einen Synchronsprecher, den du so als Vorbild oder als persönlichen Favoriten siehst und vielleicht sogar jemanden, den du gerne mal treffen würdest? Ich sag ja immer, mein Lieblingssynchronsprecher war der Joachim Kemmer, der die ganzen Disney-Filme, der hat wirklich in jedem, also in Ariel den Sebastian gesprochen und bei Der König der Löwen hat er den Vicky gesprochen und bei Die Schön und das Biest den Lumière. Also den fand ich, also finde ich ja ganz toll, der lebt leider nicht mehr, deswegen kann ich ihn nicht mehr treffen. Aber das ist so einer, also den finde ich ganz toll. Oder wen würde ich noch gerne treffen? Die Frage. Es gibt viele, die ich sehr gern treffen würde oder die ich schon getroffen habe, wo ich ganz begeistert von bin, dass ich die kennenlernen durfte. Das ist ja bei der Arbeit mal wieder so, dass Leute trifft, die man schon seit seiner Kindheit irgendwie aus dem Fernsehen kennt. Zum Beispiel bin ich ein großer Star Trek-Fan und gucke immer Enterprise des nächsten Jahrhunderts und Voyager. Und da durfte ich auch schon ganz viele von den Sprechern dann treffen. Ich weiß nicht, kennst du dich mit Star Trek ein bisschen aus? Eher weniger. Okay, dann liefen wir das mal nicht. Aber das finde ich auch immer ganz toll, so die Star Trek-Sprecher zu treffen. Ja, das ist bestimmt cool, wenn man dann so eine Serie halt lange verfolgt und dann auf einmal so eine Stimme hört. Ja, das hat was. Sprichst du denn lieber alleine oder gemeinsam vorm Mikrofon? Ach, gemeinsam ist immer lustiger. Das geht nur leider meistens nicht einfach, weil so disponiert ist. Also das ist ja oft so, dass Sprecher nicht gleichzeitig Zeit haben und dass man diese Abgabefristen hat. Und dann ist es halt am einfachsten, wenn man alles mit einer Person so aufnimmt. Das geht auch tatsächlich am schnellsten und naja, hat auch den Vorteil, dass man im Arbeitsfluss drin ist, dass man nicht immer unterbrochen wird und rausgerissen wird, indem dann der nächste ans Mikro geht. Aber trotzdem ist es halt klar fürs Spiel auch schöner oder lustiger, wenn man es zusammen aufnimmt und wenn man die anderen auch mal kennenlernt. Also das Blöde ist ja, wenn man irgendwie eine Hauptrolle spricht in der Serie, wo man den anderen niemals begegnet. Das ist, finde ich, immer ein bisschen traurig, aber manchmal geht es halt nicht anders. Wird das eigentlich von, also wenn du zum Beispiel einen Film sprichst, von Anfang an aufgenommen oder werden die Szenen völlig durcheinander gewürfelt? Also, das wird natürlich geteilt, also dass die meiner eigenen Rolle die Takes so beiseite geschafft werden und ich die dann alle runterspreche, aber es ist meistens schon chronologisch. Es ist dann nur komisch, wenn man dann so von Folge zu Folge springt oder ja von Szene zu Szene und dann ist wieder irgendwas ganz anderes und dann muss man erstmal, ja, das ist dann so die Aufgabe des Regisseurs, der sagt einem dann, was zwischendurch passiert ist und dann ist man wieder im Bilde. Wie siehst du persönlich denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Branche? Den Stand und die Entwicklung. Also es wird ja mehr synchronisiert denn je. Also es ist ja wirklich eine boomende Branche auch und für Synchronsprecher eigentlich eine sehr gute Zeit jetzt. Also viel zu tun und ich finde das ganz wichtig, dass synchronisiert wird. Ich selber gucke mir auch alles nur synchronisiert an. Ich begrüße das. Gerade in so Zeiten wie Netflix und verschiedenen, ja, Video-on-Demand-Anbietern, sage ich mal, die halt schnell das Material aus Amerika bekommen und dann auch meistens schnell auf Deutsch haben wollen. Genau, also es gibt ja immer Leute, die sich Sachen grundsätzlich nur im Originalton ansehen. Da habe ich nichts gegen, dass jeder machen, wie er möchte. Das ist so eine Geschmackssache. Also ich gucke alles auf Deutsch. Wer es alles im Original auf Japanisch oder Englisch gucken will, das ist jedem selbst überlassen. Aber es gibt halt viele, die wollen es auf Deutsch. Da bin ich auch froh drüber, denn sonst wäre ich ja arbeitslos. Siehst du diesen vielen Stress denn als positiven Stress oder auch als negativen Stress, der sich dann vielleicht auch auf die Qualität der Arbeit auswirken kann? Also Synchronsprecher ist schon mal ein Beruf mit einem sehr hohen Arbeitstempo und damit muss man klarkommen. Also wer da sich stressen lässt, sag ich mal, der sollte das nicht machen. Also man braucht da eine Ruhe für, also trotz des hohen Tempos einfach sich konzentrieren zu können und in der Rolle bleiben zu können und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Du hast gerade gesagt, du guckst dir eigentlich alles in der Synchro-Fassung an. Was hältst du denn dann von Aussagen wie die Synchronisation ist sowieso schlecht oder der Originalton ist immer besser? Man kann es nie allen recht machen, das ist klar. Und ich möchte es auch gar nicht allen recht machen. Also ich möchte es einfach so, dass ich meine, dass die Rolle gut ist. Es gibt Leuten, denen gefällt das und wieder anderen Leuten, die an allem was zu meckern haben. Also da kann ich dann auch nichts gegen machen. Das ist wirklich, das ist Geschmackssache. Und ich persönlich kann einfach nur da mein Bestes geben und hoffen, dass es bei den Leuten, die für deutsche Synchronisation sind und die wirklich da Gefallen dran finden, also dass die das da auf ihre Kosten kommen. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, Schaffst du es denn dann, dir noch das jeweilige Material vorher anzuschauen? Das ist nicht üblich. Also man kommt rein, man wird quasi ja vors Mikro gestellt und dann so ein bisschen gebrieft vom Regisseur, der erzählt einem dann, was das für eine Rolle ist. Und manchmal informiere ich mich vorher im Internet, aber ich bekomme das Material nicht zugeschickt. Manchmal bekomme ich Links zugeschickt, wenn irgendwas schon im Internet ist, dass man sich da mal ein bisschen Trailer oder sonstiges Material angucken kann. Aber meistens gehe ich da ziemlich Unbefangen. unbefangen ran, ja. Wie läuft denn die Arbeit so generell ab? Wie ist denn so die Atmosphäre im Studio? Die Atmosphäre ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Also es ist nicht so wie im Büro, dass man jetzt irgendwie einen Stapel Akten auf den Tisch geknallt bekommt und sagt, hier, das müssen Sie jetzt fertig machen. Sondern es ist einfach, jeder hat Spaß und es ist ein lockeres Arbeiten, alle duzen sich und es ist nett irgendwie. Es ist trotz hohem Zeitdruck dann auch wirklich, dass man ja Späßchen macht, dass man ja entspannlich ist und ja, meistens mit guter Laune nach Hause geht. Du sagtest gerade die Arbeit im Büro. Kannst du dir denn einen komplett anderen Job vorstellen? Absolut nicht. Also ich habe ja, bevor ich Synchronsprecherin geworden bin, eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin und habe dann, also ich habe sie noch zu Ende gemacht, die Ausbildung, habe aber schon während der Ausbildung gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Also das, ich liebe zwar Fremdsprachen und alles, was damit zu tun hat, übersetzen und dolmetschen, aber es ist halt, ich kann nicht im Büro arbeiten, ich muss irgendwas Künstlerisches machen. War dir denn schon mal eine Textzeile oder generell was im Studio peinlich, was du gesagt hast oder gespielt hast vielleicht? Peinlich. Nee, ich glaube, es darf einem da nichts peinlich sein. Wenn einem was peinlich ist, dann wird's, dann merkt man das an der Stimme und dann wird's auch nicht gut. Ich glaube, wenn man das anfängt, einem peinlich zu werden, dann sollte man lieber nicht synchron sprechen. Gibt es denn eine Figur oder einen Charakter, der dir ganz besonders am Herzen liegt? Also Pinkie Pie natürlich, weil das, glaube, das ist auch so meine Lieblingsrolle, die mich jetzt auch schon am längsten begleitet. Das ist einfach so die, ach, die habe ich ja schon gesprochen, als sie noch anders gezeichnet war. Und Gott, wie viele Jahre ist das her? Bestimmt 5, 6 Jahre. Und die finde ich auch total niedlich. Und das ist auch so die Rolle, wo ich am meisten irgendwie bei aufblühe, wenn ich die spreche. Und ansonsten mag ich immer noch sehr gerne Mariko aus Elfenlied, weil das einfach meine allererste Rolle war und deswegen habe ich so einen ganz bestimmten Bezug irgendwie zu ihr, weil ich mich dann einfach an die Zeit erinnere, als das alles so angefangen hat und ja. Elfenlied auch generell ein Anime, der dir gefallen hat? Ja, bis auf die gelegentliche Brutalität. Also ich, ja, doch, der hatte was. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Das werde ich auch ja öfter gefragt. Nee, das wurde ich tatsächlich noch nie. Das ist ja auch irgendwie, man spricht ja auch anders, also privat anders, als man jetzt im Studio spricht. Und ich weiß nicht, ob jemand vielleicht heimlich gedacht hat, ach, die klingt ja so wie die und die Figur, aber nee, angesprochen hat mich zumindest noch nie jemand drauf. Es sei denn, du würdest mal irgendwie am Telefon Pizza bestellen als Rizu oder so. Der würde. Ja, genau. So ist es. Hast du durch deine Arbeit als Sprecherin schon den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt, so als kleinen Geheimtipp? Also ich gucke ja grundsätzlich so ziemlich, also nicht alles gerne, was ich synchronisiert habe, aber doch vieles. Zum Beispiel K-On!, von der Serie bin ich ja ein großer Fan geworden, dadurch, dass ich da mitgewirkt habe. Und ich glaube, die hätte ich auch so gar nicht entdeckt, wenn ich da nicht besprochen hätte, weil die läuft ja auch nicht im Fernsehen und ich war jetzt auch nicht so über die neuesten Anime-Erscheinungen informiert in der letzten Zeit. Von daher, ja, bringt die Arbeit immer so wieder ihre kleinen Geheimtipps so ans Licht. Da hast du dich bestimmt gefreut, als du dann damals zu dem K-On!-Film nochmal zurückkehren durftest. Ja, klar, das war auch nochmal lustig. Also, dass da immer wieder mal sowas kommt, dass die Rolle doch wieder auftaucht und schon glaubt, das wäre jetzt alles vorbei. Das ist immer schön. Hast du denn dann auch mal Interesse gehabt, so in den Manga von K-On! Reinzulesen oder so gar nicht? bin ich ein bisschen von ab. Also ich habe früher, als ich so richtig eingefleischter Anime-Fan war, so mit 15, 16, da habe ich irgendwie ein ganzes Regal voll mit Mangas gehabt. Das hat ein bisschen nachgelassen. Findest du das schade, dass die Sprecher meist weniger Aufmerksamkeit bekommen als eben so Schauspieler oder ein Filmteam? Ach, das geht so mit dem Beruf einher, soll ich das sagen? Manga, Japan ist das ja ganz verrückt. Also da sind das ja richtige Stars, also gleichzusetzen mit einem Popstar oder einem Schauspieler. Das ist jetzt in Deutschland natürlich nicht so. Weiß auch nicht, ob das in irgendeinem anderen Land so krass ist wie in Japan. Weiß nicht, ich komme jetzt eigentlich gerade so in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit einfach durch My Little Pony und durch die ganzen Anime-Rollen und das ist mir schon Aufmerksamkeit genug im Moment. Kannst du denn, wenn du dir was anschaust, bei dem du selbst mitgesprochen hast, irgendwie deine eigene Stimme ausblenden manchmal, oder fällt dir das schwer? Schon nach einer Zeit sicher, ja. Also am Anfang denkt man immer, ach, das bin ich, aber machen ist das eigentlich wie jeder andere Film auch, würde ich sagen. In den Filmen zu Neon Genesis Evangelion sprichst du Mari Makinami. Wie gefällt dir denn der Anime und auch deine Rolle? Also die Rolle finde ich total cool. Die ist ja richtig, also so eine richtig taffe, das spiele ich auch mal sehr gerne. Und wieder rosa, witzigerweise. Rosanna Der Anime Plaxiut. selber, da habe ich noch gar nicht so viel von gesehen, ehrlich gesagt. Also nur so stückweise. Und ich bin auch mehr so der Fan von lustigen Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Kämpfe und so, die sind ja schon ganz schön actionreich. Da muss man, glaube ich, alles geben vor dem Mikrofon. Ja, klar, also viel Rumgeschreie und doch, aber das mache ich gerne. In K-On! Sprichst du Rizu. Wie stellt man sich denn auf so eine Rolle ein? Ist ja bestimmt, also dadurch, dass Rizu halt sehr schnell spricht und immer sehr aufgedreht ist, wie eigentlich alle Figuren bei K-On!. Wie stellt man sich auf die Rolle ein? Also, klar wurden wir da wieder von der Regisseurin gebrieft. Also das heißt, wir bekommen was zu der Rolle erzählt und müssen uns ein bisschen darauf ja eingrooven irgendwie. Das heißt, dass ich so ein bisschen ja flapsig gesprochen habe, so ein bisschen verwaschen, undeutlich oder na, was heißt undeutlich, so ein bisschen ja so eine etwas lockerere Aussprache einfach. Und ansonsten große Vorbereitung gab es eigentlich keine. Nur, dass ich halt wieder mich vorab informiert habe, was ist das für eine Serie, was ist das für eine Rolle, also auch im Internet schon und ja, das ist eigentlich alles. Versucht man sich da dann auch stark am japanischen Original zu orientieren? Ja, das ist allerdings, also ich persönlich orientiere mich immer möglichst stark am Original. Das ist oft aber gar nicht vom Kunden oder vom Regisseur gewünscht. Also manchmal man mehr oder weniger gezwungen, dann auch etwas stärker sich vom Original zu entfernen. Das finde ich immer sehr schade. Ach so, das ist gar nicht immer gewünscht, dass man sich ans Original hält. Nee, das ist nicht immer gewünscht. Das ist oft so, dass es ein bisschen deutscher klingen soll. Also, dass es nicht die Japanerinnen sprechen ja immer sehr hoch und sehr piepsig und das soll man dann oft gar nicht so abnehmen. Okay. Einfach damit es für das deutsche Ohr nicht zu ungewohnt oder unnatürlich oder skurril klingt. Sowas in der Richtung. Demnächst bist du auch in Sword Art Online 2 zu hören als Sinon. Wie ist dein Eindruck der Serie und deinem Charakter bisher? Ich finde die Serie, ja, also das, was ich bisher gesehen habe, wahnsinnig spannend. Und die Rolle auch, also hat ja alles, was man sich wünschen kann. Also die ist ja so ein bisschen, ja, zweigespalten, also zwei verschiedene Persönlichkeiten. Und das finde ich total interessant zu spielen. Also zum einen dieses ängstliche, schüchterne und dann aber auch dieses taffe, amazonenmäßige, richtig knallharte. Das fand ich total spannend. Also irgendwie eigentlich so ein bisschen so eine Mischung aus Mari und Rizu. Ja, aus Mari und Osaka aus, also Manga. Was machst du denn neben deinem Beruf am liebsten? Neben meinem Beruf, so hobbymäßig? Genau. Ach, ganz viel eigentlich. Also, ich mag total gern Musik. Also selber, Songs komponieren und selber Musikinstrumente spielen und selber Animationsfilme machen, also so künstlerische Sachen und selber einfach irgendwas gestalten. Und ich mache gerne viel Sport, also Eislaufen und auch Kampfsport. Ja, sowas halt. Gibt es denn Rollen, bei denen du nervös bist? Also so dem Original gerecht zu werden oder sowas? Ich glaube, nervös darf man nicht sein beim Synchronen. Jetzt vielleicht Sonst. auch, wenn, ich sag mal, wenn man irgendwie ein Casting hat oder so? Nö, noch nicht mal bei Castings, weil ein Casting ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein normaler Synchrontermin. Man kommt hin und man kriegt die Rolle vorgestellt und spricht ein paar Takes und das war's dann. Das ist jetzt nicht so, dass man da vor einem großen Publikum was aufführen müsste oder dass da Kunden sitzen würden, die einen da irgendwie mit Argusaugen beobachten, ganz kritisch und einen da anmeckern würden oder dass man da gleich dann rausgeschmissen würde. Man erfährt sowieso erst, ob man es geworden ist, ein paar Wochen später. Von daher, also Casting-Situation ist eigentlich ganz entspannt und das normale Synchron auch. Gab es denn bereits ein oder mehrere ganz besondere Erlebnisse, sowohl im Positiven als auch im Negativen, was jetzt Synchron angeht, natürlich? Ich Das glaube schon mal tatsächlich, gesehen dass ich hast. das irgendwann mal gesehen habe. Ja, ich glaube tatsächlich. Also, oh, es gibt eigentlich immer irgendwie witzige Situationen oder irgendwelche skurrilen Momente beim Synchron. Also zum Beispiel haben wir mal bei einer Kinderserie Mama Mirabells Tierkino, da haben wir so kleine Tiere gesprochen und dann wurde den Also wird den Kindern in der Serie so die Tierwelt erklärt, also warum Tiere jetzt alle unterschiedliche Nasen haben oder unterschiedliche Augen haben. Da kam halt auch eine Folge, warum die Tiere alle unterschiedliche Schwänze haben. Und das war dann alles so ein bisschen zweideutig natürlich. Wir mussten auch das Wort Schwanz benutzen und das gab dann so ein paar witzige Aufnahmen, die eigentlich gar nicht witzig gemeint waren, muss ich dazu betonen. Ja. Das lief dann im Kika und ganz viele Eltern haben sich darüber aufgeregt und es landete dann im Internet. Ich weiß nicht, im Schwanzvergleich Kika auch für das, wo wirklich in einer Tour nur über Schwanz, Schwanz, Schwanz ganz unanständige Sachen gesprochen werden, die gar nicht unanständig gemeint sind, die einfach nur, na, wie will man es den Kindern anders erklären? Und was will man da anderes sagen? Es ist, ja, es heißt ja Schwanz. Und das war aber sehr witzig, weil, also, die Sprecher, also die Kollegen, die mussten auch sehr lachen dann zum Teil. Aber ja, es ist halt oft so, dass solche Situationen zustande kommen. So also bei Ärzteserien, dass man einen Mundschutz tragen muss, damit es echt nach Arzt klingt. Also Oder richtig Method Acting quasi. wenn man es so will, ja, also. Dass man dann, was weiß ich, wenn man einen Einbrecher spielt, dann auch mal eine Skimaske auf hat oder so. Ach, womöglich, ja, sowas. Oder bei K-On!, wenn die da ihren Kuchen essen, dann durfte ich auch immer echte Plätzchen essen. Das war auch schön. Ist ja cool. Jetzt mal zu K-On! Noch, weil du es gerade nochmal angesprochen hast. Hättest du gerne die Gesangseinlagen bei K-On! Auf Deutsch übersetzt und selber gerne selbst gerne gesungen? Als Ritsu singe ich ja gar nicht. Also die macht ja nur Schlagzeug. Und die einzigen, die singen, sind Yui und Mio. Das wurde jetzt einfach auf Fanwunsch nicht Ja. ins Deutsche übersetzt. Ja. Und da es ja um japanische Popmusik speziell geht, finde ich das völlig vertretbar. Also ich hätte es auch Ja. nicht übersetzt, glaube ich. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Also den größten Rat, den ich geben kann, ist einfach üben, üben, üben. Also ich glaube, als Kind immer so selber meine eigenen Hörspiele gemacht oder dann später auch, als ich Anime-Fan geworden bin, meine eigenen Fandubs gemacht und das war schon mal ein guter Einstieg irgendwie, also dass ich dann, als ich dann richtig mit der Synchronbranche in Kontakt kam, dass mir das schon sehr geholfen hat. Und ansonsten, Schauspielausbildung kann ich natürlich auch immer empfehlen und ja, Praktikum. Ich habe es mit Praktikum geschafft. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ich möchte einfach nur mal Danke sagen allen, dass ja, dass ihr mir immer ja, dass ihr immer zuhört und dass ihr euch die deutschen Synchros holt und ich finde das alles ganz, ganz toll und ja, was soll ich großartig sagen? Dankeschön. Alles klar, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich freue mich dann natürlich wieder über eure Bewertungen und Kommentare. Natürlich auch wieder dürft ihr Fragen stellen, vielleicht für die nächsten Interviews. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Jennifer, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, hat Spaß gemacht. Genau, ich hoffe, dass so ein paar interessante Fragen dabei waren. Und wir hören uns dann natürlich beim nächsten Mal wieder. Und deswegen sagen wir für heute mal Tschüss. Tschüss.